Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Und nun, als hätten wir den Monat April, strahlt wieder ein herrlicher blauer Himmel von oben herab. Und die eben noch so regenfeuchten Hüte und Mützen fangen wieder an zu dampfen. Denn wo bekanntlich viele Menschen zusammenstehen, entwickelt sich von selbst eine gewisse Wärme. Und das sieht man von hier oben ganz klar und deutlich in dem frischen, in dem saftigen Grün dieses jungen Wuchses, aber auch des alten Baumbestandes. Jetzt wird wieder Meldung gemacht. Der Führer, ach, das ist ja schön, er strahlt über das ganze Gesicht, denn dieses sein eigenstes Werk ist er gekommen, heute einzuweihen. Er freut sich und jetzt sieht er nach Süden die wunderbare, weiße, blanke Reichsautobahnstraße herunter. Mai 1935. Gottesdienst für einen deutschen Mythos. Die Autobahn. Für diese psychologische Umstellung unseres Volkes zum Kraftwagen hin ist in den letzten Jahren unendlich viel getan worden. Symbol der Tat, der Kraft, Technik, Ewigkeit. Denn nur in monumentalen Werken kann ein Volk sich verewigen. Dreckschleuder Deutschland. Es funktioniert auf deutschen Straßen. Die Bundesautobahnen gehören zu den sichersten. Ein Feature über die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen von Tom Schimek. Der Schutz der Umwelt war den Deutschen gewiss nicht in die Wiege oder besser in den Kofferraum gelegt. Ich bin hier, weil das Klima gerade extremst vor die Hunde geht und weil man dagegen extrem was unternehmen muss. Und wenn die Erwachsenen das nicht auf die Kette kriegen und alles nur gekauft wird, die ganze Politik ist gekauft. Was motorgetriebene Fahrzeuge zum Zwecke individueller Personenbeförderungen betrifft, hatten sie schon immer einen Knall. Unsere Nationalhelden heißen Daimler und Benz, Opel, Maybach und Horch, Diesel, Otto und Wankel. Aber sind wir nicht längst die Guten? Ja, mit Worten sind wir ziemlich gut. Und auch mit Gesetzen sind wir sehr, sehr gut. Wir schaffen jedes Jahr neue Gesetze. Ist Deutschland heute etwa nicht öko, nachhaltig und fair? Wir haben, glaube ich, über 8000 Umweltschutzgesetze in Deutschland. Kennt kaum einer. Aber die Umsetzung dessen, was tatsächlich erforderlich wäre, daran hapert's. Und wenn's hart auf hart kommt, dann setzt sich im Zweifel nicht der Umweltschutz durch. Where Germany was really a leading force. Deutschland war hier Führungskraft. Well, I do know the time where Angela Merkel could honestly claim that she was Klimakanzler. Ich erinnere Zeiten, da Angela Merkel sich zu Recht Klimakanzlerin nannte. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. It's not the case anymore at all. Aber das ist überhaupt nicht mehr so. In der Arktis schmelzen Eisberge. In Afrika werden Menschen zu Flüchtlingen, weil ihre Umwelt zerstört wird. Weltweit steigt der Meeresspiegel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Auto und dann können wir uns vor Ort uns das einmal anschauen. Berlin-Zehlendorf, Emissionskontrollinstitut der Deutschen Umwelthilfe. Wir machen hier dann auch die Protokollierung der Fahrt. Ingenieur Simon Annen steigt mit einem Kollegen in einen Audi. Läuft alles, funktioniert alles einwandfrei. Das Auto hat unlängst ein Software-Update bekommen. Das haben wir alles. Hast du das Handy gestartet schon? Ja. Teil einer verpflichtenden Rückrufaktion. Okay. Im Heck des Kombis brummt ein mächtiges Messgerät, das an den Auspuff angeschlossen ist. Annen, auf dem Beifahrersitz, checkt sein Laptop. So, hier sieht man jetzt auch schon gleich die NO- und NO2-Werte. Die gehen jetzt hier schon hoch. Wir haben den Motor gestartet, fahren hier jetzt an und sehen, wie die Werte hier gleich schon auf 500 ppm hochsteigen. Jetzt sogar 700, 800. Das sind schon sehr hohe Werte. Der Löwenanteil der Stickoxide kommt in Deutschland aus den Auspuffrohren von Diesel-Pkw. Die Tester machen 10 Touren mit jedem Fahrzeug. Pro Tour ca. 30 Kilometer. Je ein Drittel Stadt, Landstraße, Autobahn. Die Vorgabe, eher gemächlich fahren, mit dem Verkehrsfluss, nie über 120. Der Kollege beschleunigt ein wenig. Ingenieur Annen schaut auf den Computer. Schon bei einer leichten Beschleunigung sehen wir einfach diesen starken Anstieg. Es wird halt gar nichts rausgebügelt, es ist keine wirkliche Abgasreinigung vorhanden, die dem entgegensetzt wäre, die mindern könnten. Kein Einzelfall. Amtlich registrierter Irrsinn. Das Umweltbundesamt teilt mit: Ein Euro 5 Diesel-Pkw hat real durchschnittlich mit 906 Milligramm pro Kilometer und 5-mal höhere NOx-Emissionen im Vergleich zum Grenzwert. Die Euro 6 Pkw stießen sogar 6-mal mehr Stickoxide aus als erlaubt. Wir hatten zum Beispiel mal einen Audi A8 mit dem 4,2 Liter TDI. Der lag bei den Stickoxidwerten schon teilweise bei 2000 Milligramm. Erlaubt sind 80. Den Testwagen hat ein Privatbesitzer zur Verfügung gestellt. Ein Modell mit einem geläufigen Motor, sagt Annen. Ein 2.0 TDI. Also nach GPS fährst du 115. Darfst du ruhig noch ein bisschen... Ja, da kam gerade einer von hinten. Da. Ja, es ist schon so ein bisschen immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zu sehen, wie die verschiedenen Hersteller probieren zu tricksen. Ein Kampf. Ingenieure gegen Ingenieure. Hier die Konstrukteure der Hersteller auf der Suche nach immer neuen Kunststücken, um die hochgezüchteten Abgasschleudern beim Labortest auf der Rolle gut dastehen zu lassen. Dort die Tester, die all diese Tricks entzaubern sollen. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt über die eine Messung, das hatten wir eben auch schon, dieser Wert, das scheint sich hier einzupendeln, haben wir 1194 Milligramm gemessen. Ja. Wir erlaubten 180. Der Onkel Anton sitzt am Steuer und lacht, wenn auch sein Auto manchmal wackelt und kracht. Er ist in die alte Karre ganz verliebt, weil es so ein Ding nur einmal gibt. Oh, die AIDA Aura, Licht ab, TT Steinwerder, kommt rückwärts in den Vorhafen und dreht dort zum Abgang. Ja, Aufkomma, 30 Meter, an der Landesgrenze, weiter zur Friedrich. Hamburg, Bubendeiufer. Mein Name ist Axel Friedrich. Ich war früher Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und habe auch den Dieselskandal mit aufgedeckt. Auch Axel Friedrich hat seine Messgeräte angeworfen. Er steht am Ufer der Elbe, um die Abgasfahne eines vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiffes zu messen. So ein neues Schiff hat 60.000 Megawatt an Bord als Dieselmaschine. Und leider gibt es für die Schiffe keinerlei Begrenzung der Partikelemission, nicht mal eine Messmethode. Friedrich, 72, weiß alles über Dreckschleudern. Ein Vorkämpfer für die Reduzierung von Schadstoffemissionen. Ein Kenner und Kritiker der Autoindustrie. Etliche Umweltminister hat er überlebt. Der einzige, der mich nicht bedroht hat, sagt er, war Klaus Töpfer. Wann habe ich keinen Ärger gehabt? Wer sich für diese Dinge einsetzt, bekommt Ärger, weil er sich mit diesen großen Lobbygruppen anlegt. Und wenn sich eben die Ölindustrie oder die Autoindustrie beim Minister beschwert, dann kriegt ein kleiner Beamter Probleme. Nicht umsonst hat ein Bundeskanzler ins Telefon geschrien, der Kerl muss weg, und hat mich gemeint. Das war Gerhard Schröder. 2007 dann wurde Friedrich hastig in den Ruhestand geschickt. Seither arbeitet er weltweit als unabhängiger Berater, hat den ICCT, den Internationalen Rat für sauberen Verkehr, mitgegründet. Während er mit seinen Geräten hantiert, stellt er die großen Fragen. Wieso werden diese Hersteller nicht kontrolliert? Wieso können die machen, was sie wollen? Wieso können sie die Bevölkerung betrügen? Wo ist eigentlich unser Staat? Unser Staat muss uns doch schützen. Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. 1969, vor einem halben Jahrhundert, erklärte SPD-Kanzler Willy Brandt in seiner Regierungserklärung: Zum ausreichenden Schutz vor Luft- und Wasserverunreinigung und vor Lärmbelästigung werden entsprechende Gesetze vorgelegt. Die Frage des Umweltschutzes gehört zu den dringlichsten Problemen überhaupt und kann deshalb nicht als Modeerscheinung abgewertet werden. Die rot-gelbe Bundesregierung richtet einen Kabinettsausschuss für Umweltfragen ein. Leitung Innenminister Hans-Dietrich Genscher, FDP. Die Luftverunreinigung durch Kraftfahrzeugabgase ist ein ganz dringliches Problem. Plötzlich spricht der Bundesdeutsche über Abfall, Gift und Gestank. Es brennt an allen Ecken. Über tote Fische im Rhein, DDT in der Muttermilch und diesen Lärm überall. Zittern die Scheiben oder ist das nur ein Gerücht? Ja, ich möchte behaupten, man wird nervöser dadurch. Das ganze Leben wird gereizter. Man selber bleibt nicht der ruhige Mensch, der man mal war. Der Arzt hat mir nahegelegt, eben selber persönlich ruhiger zu werden, Mittel einzunehmen, um ruhiger zu bleiben. Sie sprechen von Mitteln. Meinen Sie damit Beruhigungstabletten oder was? Ich denke an Talosin, was ich selber nehme. Das ist ein starkes Beruhigungsmittel. Mhm. Ich habe sogar schon Librium 10 nehmen müssen, was ein berühmtes Nervenmittel ist. Und wie ist es nachts, wenn die Flugzeuge auch dann starten? Können Sie schlafen? Ich persönlich schon, weil ich hier groß geworden bin. Aber andere, die hier neu zu. Man kann sagen, man muss sagen, wir tun zu wenig. Wir tun zu wenig und die anderen tun auch zu wenig. Das vermeintlich so grüne Deutschland, Heimat von grünem Punkt und Dosenpfand, ist ein vielfach entzauberter Musterknabe. Sogar beim Müll. Jeder Deutsche produziert über 600 Kilogramm Müll pro Jahr, weit über EU-Schnitt. Gut ein Drittel davon, so das Umweltbundesamt, ist Verpackungsabfall. Spitze in Europa. Wir die fleißigen Mülltrenner. Bei Glas und Papier sind wir ziemlich gut, beim Plastik weniger. Die offizielle Recyclingquote 39%. Augenwischerei, sagt das Wuppertaler Institut. Von den mehr als 14 Millionen Tonnen neuen Kunststoffs, die im Jahr 2017 in Deutschland verarbeitet wurden, flossen letztendlich 0,8 Millionen tatsächlich wieder in den Kreislauf zurück. Der große Rest wurde in Kraftwerken verbrannt, exportiert oder wanderte als Ersatzbrennstoff in die Zementindustrie. Auch beim Feinstaub, bei der Artenvielfalt und der Ausbeutung des Grundwassers fallen die Noten für Deutschland eher lausig aus. Die rote Lampe aber leuchtet beim Blick auf die Land- und Viehwirtschaft. Wegen der Unmengen von Stickstoff und Phosphor, die Böden, Luft und Wasser schädigen. Wer schweigt, stimmt zu und wir stimmen dem nicht zu. Im Kern aber geht es um den Verzicht auf die fossilen Brennstoffe, die unsere Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert befeuert haben. Kohle, Erdöl und Gas. Derzeit verbraucht die Welt etwa 100 Millionen Barrel Erdöl pro Tag. Bei der Verbrennung entstehen pro Barrel etwa 320 Kilogramm des Treibhausgases Kohlendioxid, CO2. Hamburg, Schülerstreik von Fridays for Future. Die Ungeduld wächst. Ich meine, warum sollte ich Kinder in die Welt setzen, wenn sie in einer Welt leben müssen, die es gar nicht wert ist zu leben? Weil wir den Klimawandel, also ich möchte ihn stoppen. Ich dachte, es ist vielleicht wichtig, dass die Politik merkt, dass auch wir es nicht gut finden, dass es auch unsere Zukunft ist. Für meine Zukunft zu kämpfen? Ja, halt einfach um ein Zeichen zu setzen, ne? Weil es mir wichtig ist, dass es keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Weil ich die Aktion gut finde. Und wir halt dann die ganze Kacke bekommen. Berlin, Bundestag. Man darf idealistisch sein, man muss sogar idealistisch sein. Das ist ein Kampf. Umweltpolitik ist immer Kampf. Barbara Hendricks, SPD, 8. Umweltministerin von 2013 bis 2018. Das Ziel muss sein, null CO2 aus fossilen Energieträgern im Laufe dieses Jahrhunderts. Die Zeit der fossilen Energieträger, auch der Braunkohle, geht zu Ende. Das müssen wir den Menschen offen sagen, weil wir die Verantwortung für einen gut gesteuerten Strukturwandel tragen. Ja, es ist so, dass wir als Industrienation einen überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Ausstoß von klimaschädlichen Gasen haben. Weit mehr als etwa Briten, Spanier oder Franzosen. Unsere dicken Autos, unsere vielen Fernreisen, unsere relativ großen Wohnungen hinterlassen einen riesigen ökologischen Fußabdruck. Wer reißt die schönen Umweltziele? Im Wesentlichen der Verkehrssektor, aber auch im Gebäudebestand sind wir bei weitem nicht gut genug. In der Landwirtschaft fehlt es noch. Und bei den industriellen Prozessen sind wir eigentlich schon ziemlich gut, aber es reicht auch noch nicht aus. Der CO2-Ausstoß, sagt sie, muss teurer werden. Und letztlich geht es immer um Machtfragen, auch im Kabinett. Die natürlichen Auseinandersetzungspartner innerhalb der Bundesregierung sind der Wirtschaftsminister, der Verkehrsminister und der Landwirtschaftsminister, die weibliche Form immer mitgedacht. Und da muss man bereit sein, auch Konflikte durchzustehen. Die Umwelt hat ja keine Macht. Während sich der Wirtschaftsminister meist als oberster Industrievertreter begreift, die Landwirtschaftsministerin mit ihrer Agrarlobby kungelt, der Verkehrsminister sich als erster Autofahrer der Nation geriert. Der aktuelle, Andreas Scheuer von der CSU, fährt privat den alten BMW von Franz Josef Strauß auf, einen 325 iX aus dem Jahre 1987. Mit Allradantrieb. Ja klar, aber gut, wer Angst hat vor der Hitze, darf nicht in die Küche gehen. Die deutsche Autolobby, sagt Ex-Ministerin Hendricks, blockiere jede Innovation mit immer gleichen Argumenten. Nee, das geht gar nicht und wenn doch, dann nicht so schnell und nicht so viel. Und fährt am Umweltministerium gern mit Höchstgeschwindigkeit vorbei. Die haben sich aber normalerweise auch gar nicht direkt mit mir auseinandergesetzt, sondern natürlich haben die sich hinter den Verkehrsminister, den Wirtschaftsminister und die Bundeskanzlerin geklemmt. Die diesen Job ja auch mal inne hatte. Als ich Umweltministerin war, waren die gefürchtetsten Anrufe die des Bundeskanzlers persönlich, wenn wieder die chemische Industrie oder die Automobilindustrie vorstellig geworden war. Noch ungebrochener, sagt Hendricks, sei nur die Macht des Bauernverbandes. Anfang 2017 startete ihr Ministerium die Kampagne Gut zur Umwelt, gesund für alle mit neuen Bauernregeln. Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein. Das war ein richtiger Shitstorm, der mich getroffen hat. Dahinter steckte im Übrigen der Deutsche Bauernverband. Haut Ackergift die Pflanzen um, bleiben auch die Vögel stumm. Es gab dann sogar noch eine zweite Folge. Zu viel Dünger, das ist Fakt, ist fürs Grundwasser beknackt. Es wurde dann der Vorwurf erhoben, dass ich dafür verantwortlich sei, dass Bauernkinder in der Schule gemobbt würden. Der Bauernverband wollte natürlich die Umweltministerin diskreditieren, das ist ganz klar. Berlin im Januar 2019. Gut Blankenfelde. Am Rande der Stadt läuft sich früh an einem kalten Samstagmorgen eine gute Hundertschaft Traktoren warm. Landwirt Jürgen Linde schwingt sich auf sein grünes Gefährt. Aus Lüchow-Dammberg, Wendland, direkt Klein-Gusborn. Er wird dieses Jahr 45. Biolandwirt. In der Umstellungsphase seit Juni 2018. Frischling, also. Ich war letztes Jahr das erste Mal mit hier, mit Kollegen. Und dann saß ich wahrscheinlich mit den richtigen Leuten am richtigen Tisch. Und dann, wo ich wieder nach Hause war, Gedanken gereift mit meiner Frau. Und habe gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfe. Es muss in eine andere Richtung gehen, so geht das nicht weiter. Eine andere Landwirtschaft muss her. 30 Hektar, Futterbau, für Mutterkühe, Fersen und Ochsenmast. Man spritzt und düngt auf Deivel, komm raus, um dass man die Rekordernte hat, dass man am Frühschoppen sagen kann, oh, ich habe 10 Tonnen geerntet. Habe ich dann gesagt, das bin ich nicht und das will ich auch nicht mehr. Der knatternde Konvoi bricht Richtung Innenstadt auf. Man will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, und der heute tagenden Internationalen Agrarministerkonferenz eine Protestnote überreichen. Demo-Motto: Wir haben es satt. Ich habe satt, dass Tiere und Nahrungsproduktion in industrieller Art und Weise durchgeführt wird. dass die Lebensmittel so verschwendet werden zum Beispiel. Die ganze Gentechnik, bin ich satt. Ja, die ganzen Anbauverhältnisse in der Landwirtschaft, die stinken wirklich bis zum Himmel. Was ich satt habe, die Ignoranz der EU-Politik für die Umweltprobleme, die wir haben, durch massenhafte Förderung der Fläche in der Landwirtschaft, die Bodenwasser kaputt macht, CO2-Probleme schafft, ein großes Artensterben verursacht. 8 Kilometer weiter westlich, rund um das Berliner Messegelände, ist die autogerechte Stadt stinkende Realität. Die Grüne Woche lädt ein. Die Leistungsschau der Ernährer. Hunderttausende Besucher bei Bier und Wurst in schunkelnder Gemütlichkeit. Wie kann man das lösen, Herr Minister? Was sagen Sie, wie kann man das lösen, das Problem der Kinderarbeit? Ja, schaut nicht immer nur auf die Politik, tut selber was. Das heißt, kauft keine Produkte, in denen Kinderarbeit steckt. Also fair einzukaufen ist nicht unbedingt teuer und expensive. In Halle 5.2 beschwört Entwicklungsminister Gerd Müller eine bessere Welt. Kommt gerne hier nach hinten. Neben ihm auf der Bühne ein Model und eine Schulklasse. Müller überreicht Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Körbchen mit fairen Kakaoprodukten. Dazu einen Jutebeutel. Beide strahlen in die vielen Kameras. Da muss sich noch viel bewegen beim Konsum beispielsweise. Jeder, der einkauft, muss wissen, am Anfang der Produkte, Bananen, der CSU-Mann Müller wirkt erstaunlich progressiv. Seine CDU-Kollegin Klöckner hat andere Sorgen. Ihr Agrarsektor soll bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um ein Drittel verringern. Obendrein den enormen Stickstoffüberschuss reduzieren und kommt kaum voran. Wie nachhaltig darf man sein in dieser Regierung? Müller lächelt. Zumindest bei Produkten, wo es keine deutsche Konkurrenz gäbe, sagt er. Beim Kakao etwa habe er Klöckners volle Unterstützung, wenn's das Geschäft nicht stört. Aber es geht ja darüber hinaus, denken Sie an Textilien. Ich möchte keine Hemden, Hosen tragen, die von Kindern genäht werden. Und da möchte ich Änderungen. Und ich verstehe nicht, warum die Mode- und Textilverbände mich hier nicht unterstützen. Vielleicht, weil das nicht in ihr Geschäftsmodell passt. Apropos, sagt daheim in Bayern BMW der CSU, wo es lang geht? BMW? Müller stutzt. BMW ist ein Vorzeigeprodukt. Schaltet schnell. Aber auch BMW hat das Thema Lieferketten. Ich war gerade in Sambia in einer Kupfermine. Kobalt, Coltan, Kupfer, all diese Ressourcen kommen aus Afrika und man glaubt gar nicht, der Siebener BMW, genauso wie unser Handy, funktioniert nicht, wenn die Afrikaner morgen auf die Idee kämen, dass sie ihre Märkte schließen und uns nicht mehr beliefern. Okay. Fast scheint es, als fände er diese Idee gar nicht so übel. Etwas Einzigartiges erwacht. Spüren, was die Welt verspricht. Welche Momente bleiben uns in Erinnerung? Die, in denen wir uns frei fühlen. Der neue BMW 8er Coupé, Startpreis 100.000 Euro, Motorleistung 320 bis 530 PS, kommt 2019 auf den Markt. Augenblicke, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Werbeslogan: Gebaut, um den Atem zu rauben. Weil wir Außergewöhnlichem begegnen. CO2-Emissionen gut 220 Gramm pro Kilometer. Offiziell. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist. Berlin-Wilmersdorf, Kanzlei Geulen und Klinger. Aber wegen Diesel und dem Gesamtkomplex, vor allen Dingen Abschalteinrichtungen bei den großen deutschen Herstellern, sind es, ich habe sie nicht gezählt, aber über 80 oder 90 müssten es schon aktuell sein. Anwalt Remo Klinger hat im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe allein wegen der Grenzwertüberschreitungen beim Stickstoffdioxid 35 Klagen gegen deutsche Städte eingereicht. Er erlebt dabei echte Abenteuer. Opel, denen haben wir vorgeworfen, dass sie nicht nur eine Abschalteinrichtung in ihren Fahrzeugen verwenden, sondern gleich vier. Das Kraftfahrtbundesamt hatte immer dem widersprochen und hat gesagt, das stimmt nicht. Seit letztem Herbst wissen wir auch, warum sie widersprochen haben. Denn da hat uns das Kraftfahrtbundesamt mitgeteilt, dass es deshalb nicht stimmt, weil es nicht vier Abschalteinrichtungen sind, sondern gleich fünf Abschalteinrichtungen, die in diesen Autos verbaut werden. Also da wird es besonders dreist. Dieses Kraftfahrtbundesamt lehrt selbst Klinger das Staunen. Wir haben im November 2015, nach Bekanntwerden des Dieselskandals, beantragt, einfach mal die Akte einsehen zu können, die es im Kraftfahrtbundesamt zu diesem Vorgang in den letzten Wochen gegeben hat. Das Kraftfahrtbundesamt hat uns daraufhin geschrieben, ja, das können wir machen, bestehen ja allgemeine Informationsfreiheitsrechte und die Akte können wir sehen. Daraufhin hat Volkswagen dagegen Widerspruch eingelegt. Die Akte landete prompt in Wolfsburg. Das Kraftfahrtbundesamt schreibt uns, tut uns leid. Jetzt hat uns Volkswagen mitgeteilt, dass dort eben Bedenken bestehen. Fast die gesamte Akte ist dadurch zu sperren und zu schwärzen. Er hat die Akte dann trotzdem angefordert. Sie war komplett schwarz. Für Klinger steht dahinter eine Amtskultur, die von falscher Führung geprägt ist. Sie entsteht von oben her. Wenn Sie einen Minister haben, der das durchgehen lässt oder der das möglicherweise sogar wünscht oder der da nicht einschreitet, dann entsteht auch aus persönlicher Enge natürlich fast schon ein kollegiales Verhältnis. Da ist keine Distanz mehr zueinander zu spüren. Und wir haben es hier mit dem Kraftfahrtbundesamt zu tun, was mehr der Bettvorleger eines Unternehmens aus Wolfsburg ist als eine eigenständig agierende Behörde. Das ist wirklich sehr auffällig und ich habe es mit vielen Behörden in Deutschland zu tun. Die unteren Naturschutzbehörden, sagt er, seien oft dünn ausgestattet und völlig überfordert. In Baden-Württemberg würden zumindest Gerichtsurteile noch umgesetzt, wenn mitunter auch widerwillig. In Bayern für München kennen wir ja das ganze Gegenteil. Dort gibt es rechtskräftige Urteile und das Kabinett beschließt, einfach diese nicht mehr umzusetzen. München, Mittlerer Ring, Luftmesspunkt Landshuter Allee. Oh mein, da fangen wir lieber nicht an, weil da wäre ich nicht mehr fertig. Da hätte ich vieles zusammen zu meckern. Über 140.000 Fahrzeuge nutzen jeden Tag diese Verkehrsader. Die Luftmessstation hier liefert oft die schlechtesten Werte Deutschlands. Es scheint immer was Wichtigeres zu geben als die Umwelt. Die Staatsregierung bleibt gezielt untätig. Im Februar 2019 erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sein Kabinett habe beschlossen, Fahrverbote in München seien unverhältnismäßig. Da hatten Gerichte die Regierung längst zum Handeln verurteilt. Der Verwaltungsgerichtshof setzte 10.000 Euro Zwangsgeld an. Das Land zahlte. Das Geld fließt eh wieder in den Haushalt. Aber tausende Studien zeigen die Gesundheitsgefahren durch Strahlung, Lärm, durch verseuchte Böden, verdrecktes Wasser und Schadstoffe in der Luft. Eine Großstudie des Fachblatts The Lancet kam zu dem Ergebnis, dass 2015 weltweit etwa 9 Millionen Menschen durch Umweltverschmutzung vorzeitig starben. Die WHO sagt, Luftverschmutzung sei längst die größte umweltbedingte Gesundheitsgefahr. Doch Anfang 2019 zieht eine Gruppe deutscher Lungenfachärzte die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide in Zweifel. 40 Mikrogramm sind jenseits von dem, wo es wirklich gefährlich ist. Der doppelte Wert würde auch nichts machen. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer springt sofort auf, fordert eine Überprüfung der Grenzwerte und wischt auch gleich das generelle Tempolimit vom Tisch, das eine Arbeitsgruppe seines Hauses vorzuschlagen gewagt hat. Die Klimaschutzwirkungen dieser Einschränkung ist fast bedeutungslos. Das sei, findet er, ja gegen jeden Menschenverstand. Dieter Köhler, bis 2007 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, wird mit seiner Behauptung, die Grenzwerte von Stickoxiden seien jenseits jeder Gefährlichkeit, über Nacht zum Fernsehstar, tingelt durch die Talkshows. Da kann irgendwas nicht stimmen und das ist die klassische Widerlegung. Es gibt viele andere Kritikpunkte, aber das ist für mich das mit Abstand stärkste Argument. Seitdem ich nähere Daten habe, bin ich also eigentlich entsetzt, wie wissenschaftlich schlecht diese Daten erhoben wurden. Der pensionierte Professor Köhler hat nie eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema veröffentlicht. Kurz darauf stellt sich heraus, er hat sich leider auch furchtbar verrechnet. Mindestens um den Faktor 100. Jetzt haben Sie Selbstverpflichtungen gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob Sie die einhalten. Berlin, Bundestag. Ohne eine vernünftige Regulierung gibt es keine Umweltpolitik. Zu glauben, es ginge mit freiwilligen Selbstverpflichtungen und Zielsetzungen, ist ein Irrtum. Das hat noch nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendwo geklappt. Jürgen Trittin, Nachfolger der Umweltministerin Merkel in der ersten rot-grünen Bundesregierung von 1998 bis 2005. Die Industrie, erinnert er sich, grätschte ihm sofort rein. Es war verabredet gewesen, dass wir innerhalb von 100 Tagen eine Novelle des Atomgesetzes auf den Weg bringen. Und diese wurde dann vom Kanzleramt gestoppt, aus dem einfachen Grund, dass der Bundesverband der deutschen Industrie den Kanzler erpresst hat. Es gäbe kein Bündnis für Arbeit, wenn er an diesem Plan festhalten würde. Eine Spielniederlage, sagt Trittin grinsend, doch nicht das Ende der Saison. Das brachte ein Gesetz über den Atomausstieg und ein Energiewendegesetz. Und da waren wir dann wirklich Vorreiter. 2005 kam der Rußpartikelfilter für Diesel-Pkw in Deutschland und Europa. VW-Chef Pischitzrieder hatte zuvor das Ende des Diesels an die Wand gemalt. Wir haben einen dreijährigen Kampf gegen die Betriebsräte von VW und gegen den Verband der Automobilindustrie geführt über die Einführung eines Partikelfilters für Diesel. Nach 3 Jahren haben sie aufgegeben. Das heißt, ich jammer doch nicht, dass die eine Lobby haben, sondern ich erwarte von Verantwortlichen, dass sie sich von Lobby nicht vorführen lassen. Doch die Große Koalition ab 2005 kam den Automobilherstellern weit entgegen. Kämpfte in der EU für großzügige Flottengrenzwerte. 2007, auf dem Europatag der deutschen Wirtschaft, leistete Angela Merkel einen Treueschwur. Die deutsche Bundesregierung wird mit aller Kraft und mit aller Energie dafür eintreten, dass es zu einer sektoralen Reduktion kommen muss. Und ich glaube, dass ich so weit gehen kann, zu sagen, wir werden auch verhindern, dass es eine generelle Reduktion gibt. Jedenfalls werde ich mit aller Kraft, die ich habe, dagegen anlaufen. Berlin-Kreuzberg, im Büro von Lobby Control. Wie schafft die Industrie das? Es ist wichtig, Kontakte aufzubauen zu den Personen, die mächtig sind. Und wer den Klimaschutz ernst nimmt, gerade in den nächsten 5 bis 10 Jahren, der kann auf den Diesel nicht verzichten. Da spielen Einladungen eine große Rolle. Christina Deckwirth, Campaignerin. Seitenwechsel spielen eine große Rolle. Also der klassische Cheflobbyist ist ein früherer Politiker, manchmal auch Journalisten. Ihr Paradepferd, Top-Lobbyist Matthias Wissmann. Erwarten wir einen Absatzplus von 5%. Diejenigen, die prall gefülltes Adressbuch haben, die die Abläufe vor Ort kennen. Andererseits gibt es nach wie vor eine Verunsicherung wegen der Fahrverbotsdebatte. Diese Netzwerke, dieses Insiderwissen ist sehr wichtig im Lobbygeschäft. Zunächst CDU-Bundesschatzmeister und Verkehrsminister unter Helmut Kohl. Dann von 2007 bis 2018 Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, kurz VDA. Wissmann schrieb gern Briefe an die liebe Angela. Es ist keineswegs ein juristisches Naturgesetz, dass das Bundesverwaltungsgericht sich für Fahrverbote entscheidet. Auch an EU-Kommissar Günther Oettinger, seinen guten Freund. Eckhard von Kleden zum Beispiel bei Daimler ist direkt aus dem Kanzleramt zum Cheflobbyisten gewechselt. Der frühere Büroleiter von Frau Merkel, Michael Janssen, ist bei VW. Thomas Steg, der frühere Regierungssprecher. Sozialdemokrat, Leiter der VW-Hauptstadtrepräsentanz. Die Autoindustrie fungiert als eine Art Abklingbecken für ehemalige Minister, Staatssekretäre, Regierungssprecher. Braunkohletagebau Garzweiler. Die Kohle wird hier über lange Transportbänder gefördert. Und zwar zuerst mal alles, was an Erde oben drauf ist, Mutterboden, Kiese, Sande, bis es dann 150, 200, 300 Meter runtergeht, unten auf die Kohleflöze. Und wir sehen auf der anderen Seite ganz, ganz verschiedenfarbige Erden, also dunkelbraune Töne, hellgelbe Sande. Da wird es wieder aufgeschüttet über die sogenannten Absetzer, also eine Seite Bagger, andere Seite Absetzer. Und da wird Schicht um Schicht wieder aufgeschüttet, bis am Horizont das wieder ebenerdig ist und dann wird das wieder landwirtschaftlich nutzbar gemacht. So ein Absetzer ist fast 50 Meter hoch. Die Bagger, groß wie Saurier, wiegen bis zu 14.000 Tonnen. Der Tagebau, ein gigantisches Loch, das etwa 200 bis 350 Meter pro Jahr weiterwandert. Alles auf seinem Weg muss weichen. Flüsse, Stromtrassen, Bahngleise, Straßen, sogar Autobahnen. Und geht dann links auf die Dörfer zu, wo jetzt die nächsten Dörfer noch abgerissen werden sollen, um dann tatsächlich bis in die 30er Jahre hier Kohle zu fördern. Als Diplom-Ingenieur ist Rainer Priggen fasziniert. Als Grüner schüttelt er den Kopf. Priggen, Jahrgang 1953, 34 Jahre Grüne, 17 Jahre Landtag, 6 Jahre Parteivorsitzender in NRW, 4 Koalitionen mit der SPD. Priggen saß in der Kohlekommission, die im Sommer 2018 von der Bundesregierung eingesetzt wurde, um das Problem Braunkohle zu lösen. 2038. Die Fahrt geht durch den sterbenden Ort Immerath. So, jetzt fahren wir in den Ort Kahenberg. Das ist der nächste, der abgerissen würde. Gut 800 Einwohner. Im RWE-Plan steht: Bergbauliche Inanspruchnahme 2023 bis 2028. 120.000 Menschen, erzählt Priggen, mussten in Deutschland wegen der Braunkohle ihr Zuhause aufgeben. So, das ist Holzweiler. Jener Ort, der jetzt bleiben darf. Guter Ort, weil hier gibt es Borussia-Fans. Borussia Mönchengladbach. Hauptsache keine Schalke. Das ist hier urkatholisches Land. Mit mächtigem Dom. Um die Ecke die Tankstelle Lotto Toto Toni von Wirth. Hallo, bitteschön. Ja, ich bin also ein Urholzweiler. Von eigentlich bin ich froh, dass wir nicht umgesiedelt werden. Wo die Chef ist natürlich schwierig für mich jetzt. Die bürgern mir die Kundschaft weg und dann kriegst du keine Entschädigung. Ich hatte immer über 100 Kunden, da kommen jetzt noch 15. Kunden werden ja immer weniger. Im nächsten Mal werden die auch noch weggebaggert. Werferath, unterwestlich, oberwestlich, da habe ich auch noch 60, 70 Kunden. Die sind ja in 5, 6 Jahren wahrscheinlich auch weg und dann wird das immer schwieriger. Aber ich bin jetzt 60 Jahre alt, also ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Und wie gesagt, vom Herzen her bin ich Urholzweiler, von daher bin ich im Prinzip trotzdem noch froh, dass wir hier bleiben können. Das sind alles ganz dicke Bretter und sagen wir, die Mächte der Finsternis sind noch nicht besiegt. Mordor ist noch nicht gestürmt, aber es geht voran und nach vorne wird es ja erst richtig spannend. Priggen, das ist der lange Atem. Also das ist doch eigentlich das Ergebnis, dass von der Industrie bis zu den Umweltverbänden in der Kommission ein Konsens da war. Die gesamte Kohleverstromung in der Bundesrepublik Deutschland, Steinkohle und Braunkohle wird beendet. Die Industrie werde weiter versuchen, Zeit zu schinden. Aber wir, sagt er, wir haben jetzt das Drehbuch geliefert. Und dann schaut man sich den Abschlussbericht der Kohlekommission an. Kohleausstieg 2038. Die Schüler sind von dem Kompromiss wenig begeistert. 19 Jahre noch. Das ist mehr Zeit, als die meisten von ihnen schon erlebt haben. Corporate lobbyists. When you start to look, they have a hand in everything. Who are these lobbyists? And how do they get what they want? Brüssel. Rue d'Edimbourg. Ich heiße Martin Pigeon. Ich arbeite seit 10 Jahren für eine NGO namens CEO, Corporate Europe Observatory. Und ich interessiere mich besonders für das Lobbying der großen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelkonzerne. Wie sie zu ihrem Nutzen die europäische Politik beeinflussen. Martin Pigeon hat sich etwa mit Bayer und Glyphosat befasst. Der CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt hatte dem Unkrautvernichtungsmittel 2017 in einem politischen Alleingang eine EU-weite Zulassungsverlängerung um 5 Jahre verschafft. Forschen Schrittes läuft Pigeon weiter zu einem Platz. Das ist eine Gegend, die einem, wenn man Optimist ist, erlaubt, an die europäische Demokratie zu glauben. Aus einem simplen Grund. Bis 2009 war der teuerste Ort hier in Brüssel ein Büro zu mieten, der Rond Point Schumann, direkt neben Kommission und Rat. Heute ist der Square de Meus nah am Parlament genauso teuer. Das liegt am Vertrag von Lissabon, mit dem das Europaparlament zum Mitverfasser der Gesetze wurde. Und damit zu einem vorrangigen Ziel für die Lobbyisten. Hat er je einen deutschen Lobbyisten getroffen? Ja, ständig. Sie sind sehr gut angezogen und sehr nett. Das ist ihr Job. Man muss wissen, Aufgabe des Lobbyisten ist es, Glaubwürdigkeit für seine Argumente herzustellen. Dafür muss man die Informationen liefern, die deine Zielgruppe braucht, und ein großes Lächeln. Sein spektakulärster Fall? Ich würde sagen, der Dieselskandal. Der war sehr wichtig und auch sehr unangenehm. Der hat etwas ausgelöst, das man vorher und auch nachher nie erlebt hat. Die deutsche Automobilindustrie war massiv der Ansicht, dass die anstehende Entscheidung zu nachteilig für sie ist. Und dann hat Angela Merkel Herrn Juncker und ihre Amtskollegen im Rat angerufen und gesagt, nein, ich habe mich anders entschieden. Das hat die Entscheidung gekillt. Das passiert sonst nie. Man revidiert keine schon getroffene Entscheidung. Pigeon hat einen Termin in Paris, verschwindet in der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Es heißt jetzt, unseren Worten auch Taten folgen zu lassen. Grün war gestern. Die Ökopose ist passé. Trotz aller Pakte, Selbstverpflichtungen und Sofortprogramme, die Existenzbedrohung von Milliarden Menschen wird kleingeredet. Obendrein ist die einstige Klimakanzlerin schwer im Verzug. Im Februar 2019 schrieb die neue schwarz-rote Koalition im aktuellen Klimaschutzbericht das eigene Scheitern fest. Deutschland wird das selbstgesteckte Ziel, seine Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% gegenüber 1990 zu senken, um etwa 8 Prozentpunkte verfehlen. Dieses Ziel hatte die Regierung bereits 2007 festgelegt. Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen gar um 80-95% gedrosselt sein. Tatsächlich aber wurde in Sachen CO2-Ausstoß in Deutschland seit 2009 wenig erreicht. Und nun die erste große Latte gerissen. Sämtliche Regulierungen, die zustande gekommen sind im Bereich des Automobils und des Klimaschutzes, sind immer gegen Deutschland verhandelt worden. Und das hat damit zu tun, dass Deutschland ein starker Standort für die Autoindustrie ist. Rebecca Harms, grüne Europaabgeordnete, sagt, die Skandale der deutschen Autokonzerne sind auch durch mangelnde Aufsicht entstanden. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass die aus Deutschland und aus der EU das gewöhnt waren, dass man 5 Grade sein lässt. Anfang 2019 zeigt die EU-Datenbank ein 50 laufende Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Viele im Bereich Umwelt und Transport. Really, as long as we were talking renewable energy, Germany was at the forefront. In Brüssel hatte Deutschland einst einen guten grünen Ruf. Als Vorreiter der Energiewende, als Pionier auf dem Markt der erneuerbaren Energie. Davon haben wir alle profitiert, lobt der Niederländer Bas Eickhout, grüner Europaparlamentarier und 2019 einer der beiden grünen Spitzenkandidaten in Europa. Doch jetzt gewinnen bei Themen wie Kohle, Verkehr, Chemie und Stahl alte deutsche Industrieinteressen die Oberhand. And on all those files suddenly Germany becomes a breaking force. Bei all diesen Themen wird Deutschland plötzlich zum Bremser. More and more you see Germany. Man erlebt, wie Deutschland sich etwa mit Polen verbindet, statt mit den progressiveren Staaten, mit denen es vor 5 Jahren zusammenarbeitete. Weil es nun darum geht, das giftigste industrielle Erbe loszuwerden. I don't see it. I still see Berlin one-on-one taking on Berlin übernimmt noch immer eins zu eins die Position der deutschen Automobilhersteller. Which I really find astonishing. Das finde ich wirklich verblüffend. Wenn dich die Autoindustrie über Jahre so offensichtlich angelogen hat und statt in innovative Techniken zum Säubern der Autos in Betrugssoftware investiert hat, würde man doch erwarten, dass das politische Berlin sagt, Jungs, ihr habt uns belogen, wir haben eure Position lange Zeit unterstützt, aber nun ist Schluss. Mitnichten. Die große Schar der Autolobbyisten in Brüssel agiere wie eh und je. Sie sind so aktiv und aggressiv wie immer, geben freche Statements ab. Wenn ihr diese Ziele verabschiedet, ist dies das Ende unserer Industrie. Beim CO2, beobachtet der Niederländer, werfe Deutschland inzwischen die ganze EU zurück. Zuletzt im Herbst 2018, als es wieder mal um schärfere Autoabgasgrenzwerte ging. It's very clear with cars, of course. Am Ende gewann mal wieder die Industrie. Die Niederländer, Franzosen, Dänen, Iren, Schweden, sogar die Briten, Spanier und Italiener mussten sich einer starren deutschen Position beugen. Wiederholt saß der Abgeordnete Eickhout in sogenannten Trilogverhandlungen, wo Abgesandte des Rats, des Parlaments und der Kommission um den allerletzten Kompromiss ringen. Ein Nervenspiel. Frustrating. Es ist frustrierend. These are the final negotiations, das ist die finale Runde. I think the basic problem is that das Grundproblem ist, dass es immer sehr lange dauert, bis Deutschland eine Position einnimmt. Because we all know that the different ministries. Denn wir wissen ja, dass die verschiedenen Ministerien in Berlin ziemlich oft verschiedener Meinung sind. Du sitzt da ewig am Verhandlungstisch rum und wartest. Nichts passiert. And you just see. Man sieht nur, wie die Verhandlungsführer der Mitgliedstaaten telefonieren. Und wahrscheinlich telefonieren sie mit Berlin. Kurz gesagt, sie brauchen lange, um die falsche Position einzunehmen. Wir selber versagen es uns, von den Dingen, die wir mit auf den Weg gebracht haben, selber zu profitieren. Die Vorreiterrolle bei den erneuerbaren Energien schwinde, beobachtet der Ex-Umweltminister Trittin. Längst investieren Länder wie die USA und China weit mehr in Wind- und Sonnentechnologie. Deutsche Politik betreibe Sabotage. Was niemand irgendwie geschert hat, ist, dass allein in der Solarindustrie aufgrund der Bremsmanöver der Großen Koalition in den letzten Jahren rund 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Wir haben ja noch nicht mal ein Unternehmensstrafrecht in Deutschland. Steht immer noch im Koalitionsvertrag. Umgesetzt ist es bis heute nicht. Auch der Umgang der Justiz mit der Industrie, findet Anwalt Klinger, sei in Deutschland oft geradezu naiv. Staatsanwaltschaften arbeiteten zögerlich. Gerichte verhängten oft Minimalstrafen. In den Gesetzen fänden sich erstaunliche Klauseln. Also, ja. Er klaubt das Strafgesetzbuch aus dem Regal. Ach ja, hier. Paragraph 325 Strafgesetzbuch Luftverunreinigung. Steht erstmal drin, wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstelle oder Maschine unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Veränderungen der Luft verursacht und so weiter, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Dann alles super, sogar der Versuch ist strafbar. Und dann liest man aber weiter. Absatz 7, der letzte, gilt nicht für Kraftfahrzeuge. Selbst das Klagerecht für Umweltverbände sei trotz völkerrechtlicher Verpflichtungen unterentwickelt. So findet sich in den Akten des Bundesumweltministeriums zuletzt Novelle dieses Klagerechtsgesetzes eindeutig ein Schreiben des Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium, wo die Bitte und konkrete Aufforderung geäußert wird, Klagerechte gegen Genehmigungen für Automobile doch auf keinen Fall dem Gesetz unterfallen zu lassen. So geschah es. Stattdessen beschloss der Bundesparteitag der CDU im Dezember 2018, die Gemeinnützigkeit der deutschen Umwelthilfe zu überprüfen. Das, was hier betrieben wird durch den CDU-Bundesparteitag, ist genau die Methode Putin. Das ist das, was mir Kollegen aus Russland sagen, wie dort mit Verbänden, mit Menschenrechtsvereinigungen, mit Umweltvereinigungen umgegangen wird. Sie werden in ein schlechtes Licht gerückt. Es wird versucht, sie zu kriminalisieren und es wird versucht, sie mit steuerrechtlichen Mitteln ja zu töten letztendlich, finanziell zu töten, nichts anderes. Die AIDA Aura, Licht ab, CT Steinwerder, kommt rückwärts in den Vorhafen und dreht dort zum Abgang. Hamburg, Bubendeihufer, Axel Friedrich. Der ehemalige Umweltbeamte hat auch ein paar Antworten parat. Aktiengesellschaften haben keinen Blick nach morgen, sondern nach heute. Nur das, was ich heute an Geld verdiene, entscheidet über den Kurs. Doch da ist ein Phänomen, das ihn viel nervöser macht. Eine wachsende Ignoranz gegenüber den Fakten. Das Dilemma ist, dass die Menschen heute auch nicht mehr glauben, wenn man ihnen sagt, zum Beispiel, das Klima ändert sich massiv. Es gibt ja Parteien, die leugnen, dass wir hier massive Veränderungen haben. Für mich ein unglaublicher Vorgang, dass wesentliche Politiker nicht verstanden haben, dass es Fakten gibt, dass die AfD solche Dinge von sich gibt, das habe ich erwartet. Aber dass Parteien, die vernunftgetrieben waren, solche Äußerungen machen, das erschreckt mich schon sehr. Das Kreuzfahrtschiff fährt vorbei. Er wendet sich seinen Messinstrumenten zu. Power! Power! Power! Power to the people! Power! Power! Power! Letzten Freitag waren es ein paar hundert protestierende Schüler, die vor dem Hamburger Hauptbahnhof fuhren. Jetzt stehen Tausende auf dem Rathausmarkt und freuen sich über ihre frisch entdeckte Macht. Ein Riesenapplaus für Greta! Greta Thunberg, die Initiatorin aus Schweden, steigt auf das Podium. Sie wirkt unendlich klein. Ihr Gesicht ist sehr ernst, ihre Rede ist knapp. Moin! I am very proud to stand with you here today in Hamburg. You, the German students, have made history and you should be very proud of yourselves. For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis. But we will make sure that they will not get away with it any longer. We will continue to school strike until they do something. Sie sagt, wir werden weiter streiken, bis etwas geschieht. And we are striking because we have done our homework and they have not. Wir streiken, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, aber die Politiker nicht. Dreckschleuder Deutschland. Ein Feature über die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen von Tom Schimek. Es sprachen Mechthild Grossmann, Thilo Werner, Stefan Schall. Technische Realisation Corinna Gartmann, Sebastian Ohm, Jan Merget. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2019.